ganz unten ist dieses Ammdorf und dann irgendwie ganz oben, 14 Kilometer weg von dem Punkt, ist dann Trotha mit dem Hafen zum Beispiel. Und nach links ist so eine riesen Beule, das ist Halle-Neustadt. Und nach rechts ist es so ein bisschen diffus, da geht es nicht so weiter, ist dieses komische Versorgungsgebiet und diese Freiraumgalerie. Aber eigentlich schlängelt sich das so ganz schmal, die Stadthalle schmal so lang am Fluss. So ist es ja, glaube ich, auch entstanden. Immer weiter, immer weiter, immer weiter und immer so am Fluss lang. Von hier aus ein schöner Ort zu einem Weg, den ich mag. Ich würde sagen, einfach über die Brücke und zur Nutria-Insel oder zur Hafenbahntrasse runter. Hafenstraße hinten die Ecke. Also Richtung Marktplatz und dann anstatt nach links abzubiegen, nach rechts abzubiegen und dann ist man schon an der Brücke und dann ist man eigentlich schon da. Aber man könnte natürlich auch ein Stück an diesem Fluss lang gehen, sich dann aller Kleider entledigen, dann durch den Fluss durch, schwimmend. Na, es gibt Gebiete, die eben nicht am Fluss sind. Und da verlaufe ich mich immer, Paulusviertel zum Beispiel. Oder auch so diese komischen Arbeitersiedlungen, die im Süden sind. Da habe ich keinen Plan. Wenn ich da bin, dann bin ich irgendwie immer ein bisschen lost. Aber es kann eigentlich nicht viel passieren, weil wenn man sich an der Sonne orientiert, dann weiß man ja, wo Osten und Westen ist. Und wenn man Richtung Westen läuft, kommt man immer an die Saale. Es sei denn, man ist schon drüber gelaufen. Und dann ist es natürlich doof, dann kommt man in den Harz. Hinten lang, nicht vorne die Magistrale lang, sondern hinten die Seitenstraßen lang. Die sind sehr schön, die sind ein bisschen begrünt, alles, was man halt nicht kennt. Viele auch höchstens nur durchs Auto, durch das Umleitungsfahren. Da am Holzplatz geht man nach rechts, also das sozusagen bei der Peisnitz raus und kommt dann über den Fuhneweg und geht dann am Fuhneweg hinten lang und kommt dann irgendwann oben bei der Schwimmhalle dann raus. Also da gibt es so richtig hinten lang so Wege, die man da laufen kann, die keiner so groß kennt. Das Schönere? Der schönere Weg wäre, wenn man sozusagen vorher, nee, warte, da vorne, rechts und dann links und irgendwie kommt man meiner Erinnerung nach an Gelis Erotikmarkt vorbei. Da kommt man sowieso vorbei, ja. Kommt man nicht dran vorbei. Da kommt man nicht dran vorbei. Naja, aber so auffällig ist ja auch nicht, weil der ja in so einem kleinen Mittelalter. Na, sag mal so, das läuft dann für die breite Masse. Also da gibt es einmal G-Filme und einmal Hetero-Filme. Ja, aber dann eben normaler Sex. Also praktisch nicht SM-Filme, Natursekt. Das sind alles Sonderfilme, die nicht jedermann sehen mag. Und dafür haben wir die Wunschfilme. Richtung immer geradeaus, Richtung Markt rein. Am Randbahnkreuz vorbei über die Saalebrücke. Praktisch beim Lührmann vorbei, Saalebrücke. Und dann sind wir eigentlich hier. Umfrage. Ein versuchtes Gespräch mit Ihnen. Potenzielle Hörerinnen und Hörer. Sie uns doch was über Ihre Wege durch Halle erzählen wollen, rufen Sie an. Ralf, wie ist die Nummer? 4700744. 4700744. Dann reden wir gern nochmal mit Ihnen über Karten, imaginäre Karten, tatsächliche Karten. Also es ist der Wörmlitzer Platz. Den geht es dann links runter und dann ist da dieses Fußballstadion, wo immer abgeriegelt ist von der Polizei. Und da geht so ein kleiner, lustiger Weg runter zum, ich glaube, es ist der Böllberger Weg. Also der Weg ist toll, weil der ist schön. Da sind keine Autos, keine Straßen. Und das ist dann die Hafenbahnstraße, die weiter. Ich bin so jemand, der total abschaltet, der aber auch, muss ich sagen, keine Kopfhörer auf hat. Ich will einfach die Geräusche um mich wahrnehmen. Ich bin also keine, die nach Smartphone sich die Wege sucht, sondern einfach wirklich, heute laufe ich mal und meistens, komischerweise manchmal zur Endhaltestelle von der Straßenbahn und dann laufe ich irgendwo hin zurück nach Hause. Einfach um nicht diese eintönige Strecke zu haben, sondern irgendwo auszuschalten und aussteigen und dann irgendwo einen Weg finden und wieder heimzukommen.